Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12 bis 13. Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, sodass ihr standhalten könnt. Gott segne dieses Wort. Der Ausweg. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Korintherbrief im 10. Kapitel im Neuen Testament lernen wir mehr über den Ausweg zur Sünde und Gottes Ausweg für uns. Und dieser Bibelvers hier ist so wichtig. Ich hoffe, ich bete, dass ihr euch eine Bibel besorgt habt, dass ihr also ein echtes Buch habt, also eine Hardcopy habt. Und ja, wenn ihr wirklich in eurer Beziehung mit Christus wachsen wollt, ja, habt dann irgendwie eine Lutherbibel ist gut, Lutherbibel 1984, oder auch eine paraphrasierte Version, Neues Leben, die Bibel, Neues Leben, die Bibel, ist paraphrasiert. Das sind bibelbasierte, christuszentrierte Texte der Bibel, die gut sind, und dass ihr tagtäglich euch ja dann auch erinnert an diese Wahrheiten und vor allem mehr lernt, wer Jesus Christus ist. Und diese Wahrheit hier, die wir haben, ist so wichtig, dass ich sagen würde, ja, unterstreicht das oder markiert das irgendwie mit dem Highlighter. Das ist so eine wichtige Wahrheit, denn es ist so, dass wir, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, also Reue heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde, und das ist entscheidend, und wir in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und in diesem Wachstumsprozess, in unserer persönlichen Beziehung, hilft uns diese Bibelwahrheit ganz besonders, wenn die Versuchung da ist, eine Sünde zu begehen, ja, dann hat uns Gott gleichwohl den Ausweg gegeben. Ich wiederhole nochmal, wenn eine Sünde da ist oder der Moment gegeben ist, der Versuchung beizugeben, dann ist gleichsam Gott hat hier einen Ausweg uns gegeben, und das ist sein Versprechen in diesem Wort. Und wir wollen dann eben, wir, die wir in Jesus Christus wachsen, uns nicht auf die Sünde konzentrieren, sondern auf den Ausweg und uns erinnern, dass er einen Ausweg. Jedes Mal, wenn eine Sünde da ist, gibt er uns immer den Ausweg, und wir suchen den Ausweg. Und diese Wahrheit hier bezieht sich eben nur auf Leute, Menschen, die Jesus Christus zugewandt sind, deren Herzen Jesus Christus zugewandt sind. Das heißt nun nicht, dass wir in eigener Kraft dieses tun, versuchen. Und manchmal, wie gesagt, dauert es eine Zeit, dass wir uns abwenden von der Sünde. Aber Jesus weiß das. Wichtig ist, dass wir mit Jesus verbunden sind, tagtäglich im Wort, ja, in der Bibel. Und nur so in unserer persönlichen Beziehung wachsen können. Und auch nur dadurch werden wir in Wort und Gebet diese Wahrheit wahrnehmen können. Und das ist so eine wirklich entscheidende Wahrheit. So wie gesagt, dass sie das unterstreicht und markiert das, uns daran zu erinnern, dass eben jedes Mal, wenn eine Versuchung da ist, hat Gott für uns, als wir, die wir Christus folgen, immer einen Ausweg gegeben. Also, wir suchen den und wir wenden uns dem Ausweg hin, und das können wir auch in eigener Kraft nicht tun, in Gebet und im Wort. Jesus Christus hilft uns, uns den Ausweg zu zeigen. Das ist ein wunderbares Geschenk und eine Wahrheit und eine Riesenhilfe, und wir sind so dankbar für diesen Bibeltext. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns den Ausweg gegeben hast. Ja, jedes Mal, wenn die Versuchung da ist, ist gleichsam ein Ausweg da, und hilf uns jedes Mal, wenn das Situation ist, dass wir uns dem Ausweg zuwenden. Hilf uns, zeig uns den Ausweg. Und wir danken dir dafür und sind so dankbar für dieses, was du in der Bibel uns gegeben hast. Und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.